Der Kaiser hat inzwischen mit Hilfe der Flotte des Genuesers Andreas Doria den Seeräuber Scheire den Barbarossa in Tunis niedergeworfen und kehrt im Triumph über Sizilien zurück. In Rom veranlasst er den Papst Paul III. Für Mitte des Jahres ein Konzil nach Mantua einzuberufen. Die Protestanten aber lehnen die Teilnahme ab, Luther begründet die Ablehnung in den scharf die Gegensätze der Lehre begründenden schmalkaldischen Artikeln. Das war Neujahr 1537. Das Konzil erscheint den Protestanten nicht als ein freies. Die Gegensätze verschärfen sich, als der kaiserliche Vizekanzler Held am 10. Juni 1538 die christliche Einigung von Nürnberg zwischen dem Kaiser, dem König Ferdinand, dem Herzog von Sachsen, den Bayernherzögen, den braunschweigischen Herzögen und den Erzbischöfen von Mainz, Magdeburg und Salzburg zustande bringt. Die bedrohten Schmalkaldener knüpfen neue Fäden nach Frankreich, aber auch nach Dänemark an. Indes das Kriegsgewitter verzieht sich, denn der Kaiser ist wieder mit dem Franzosen in Kämpfe verwickelt. Es ist sein dritter Krieg mit Franz I., diesmal 1536 bis 1538. Der Papst vermittelt nach wechselvollem Krieg eine 10-jährige Waffenruhe, beide Teile behaupten ihren augenblicklichen Besitz. In Ungarn hat Ferdinand durch den Sieg seines Feldhauptmanns Cassianer bei Eszeg den Frieden von Großwardein erkämpft, der eine Dreiteilung des Landes herbeiführt. Der Westen und der Norden gehören ihm, die Mitte ist türkisch, Siebenbürgen und einige östliche Komitate werden Zapolja zugestanden, nach dessen Tod sie an Ferdinand kommen sollen. Da dem Kaiser trotz dieser Friedensschlüsse die Hände noch immer gebunden sind, bewilligt er den Protestanten im Frankfurter Anstand vom 19. April 1539 die Sistierung der Reichskammerprozesse und Schutz für die neuen Glaubensgenossen. Allerdings nur für 18 Monate, worauf ein Religionsgespräch erfolgen soll. Damit ist die Entscheidung verschoben, aber die Lage der Protestanten hat sich doch erheblich gebessert. In Sachsen wird nach dem Tode des Herzogs Georg 1539 die Reformation eingeführt. In Brandenburg bewilligt Kurfürst Joachim II. 4 Jahre nach dem Tode seines Vaters eine Kirchenordnung, die stark lutherisch gefärbt ist. Sein Bruder, Markgraf Hans von Küstrin, tritt offen auf die Seite der Reformation. Auch der alte Kardinal Albrecht überlässt in seinem Stifte Magdeburg und Halberstadt den zum größten Teil bereits evangelischen Ständen gegen Übernahme des Hauptteils seiner Schulden das Recht zur Reformation. 1545 ist dann der alte Herr gestorben. Am Rhein tritt aber, unmittelbarer Nachbar der Niederlande, der mächtige Herzog von Kleve, dem auch Mark, Ravensberg, Jülich, Berg und Geldern gehören, 1543 zum neuen Bekenntnis über. Auch der Erzbischof Hermann von Wied will reformieren, findet aber im Domkapitel unüberwindliche Schwierigkeiten. Jedenfalls ist die neue Lehre, begünstigt durch den Nürnberger Religionsfrieden, auf der ganzen Linie im Vormarsch. Ganz Deutschland scheint evangelisch zu werden. Indessen finden zu Hagenau 1540, dann ab November 1540 zu Worms, die vom Kaiser gewünschten Religionsgespräche statt, die ebenso wie Verhandlungen auf dem Reichstage von Regensburg trotz großer gegenseitiger Annäherung durch das Nein Luthers und dem katholischen Lager des Professors Eck, des päpstlichen Nuntius Morone und der Bayern scheitern. Gerne hätte der Kaiser das Vereinbarte als interimistische Reichsreligion verkündet und für die noch offenen Streitfragen Duldung vereinbart. So aber muss der Reichstagsabschied, wie er gegen den Protest der Lutheraner zustande kommt, wieder auf das Konzil oder eine Reichstagsentscheidung verweisen. Die Evangelischen erreichen jedoch durch eine kaiserliche Deklaration den Schutz des Religionsfriedens auch für künftige Übertritte und dem Reichskammergericht dürfen auch evangelische Mitglieder angehören. In diesem Jahre gelingt es dem Kaiser, den Landgrafen Philipp von Hessen, der durch seine von Luther erlaubte Doppelehe mit dem schönen Hoffräulein Margarete von der Saale nach Reichsgesetzen als Bigamist mit den schwersten Strafen bedroht ist, dazu zu bewegen, den Schmalkaldener Bund von einer Verbindung mit Frankreich, England und Kleve, das eben der kaiserlichen Politik schwere Sorgen bereitet, fernzuhalten. Dafür trägt ihm der Habsburger die Doppelehe nicht nach. Auch den Kurfürsten von Brandenburg gewinnt der Kaiser, indem er dessen Kirchenordnung zustimmt. So hilft sich der Meister der Staatskunst in sehr schwieriger Lage. In Ungarn ruft nach dem Tode Zar Poljas dessen Witwe ihr Söhnchen Sigismund zum König aus, zu dessen Schutz der Sultan im Felde erscheint. Ein deutsches Heer unter Wilhelm von Roggendorf wird vernichtet, worauf Soliman Ofen und die Mitte des Landes selber in Besitz nimmt, während er Siebenbürgen als türkisches Lehen dem jungen Sigismund belässt. Karl ist im gleichen Jahre durch eine erfolglose Unternehmung gegen die Seeräuber von Algier beschäftigt. Die deutsche Türkenhilfe, die der Reichstag von Speyer 1542 bewilligt hat, gibt nach einem vergeblichen Sturm auf Pest den Angriff wieder auf. Die Bedrängung des Hauses Habsburg ist groß, da auch Frankreich wieder gegen den Kaiser in Waffen steht. Karl V. aber beseitigt die Gefahr seiner Lage, indem er mit Heeresmacht den isolierten Herzog von Kleve überfällt und ihn im Vertrag von Venlo am 6. September 1543 zwingt, die Reformation in seinem Lande rückgängig zu machen sowie Geldern und Zutphen auszuliefern. Der Krieg mit den Franzosen fällt ihm nach diesem Erfolg leichter. Auch evangelische Fürsten wie Albrecht von Brandenburg-Kulmbach, Hans von Küstrin und Moritz von Sachsen dienen in seinem Heer. Die Engländer greifen an der Seite des Kaisers in den Krieg ein. Erfolgreich rückt Karl mit seinem Heere bis an die obere Marne, dann weiter gegen Paris, schwenkt dann bei Château Thierry nach Norden ab und erobert Soissons. Trotz dieser großen Erfolge willigt der Kaiser in den Frieden von Crespy, in welchem er dem zweiten Sohn des Königs Franz durch eine Ehe mit einer von seinen oder Ferdinands Töchtern den Besitz der Niederlande oder Mailands zusichert. Dafür verpflichtet sich der Franzose, dem Kaiser zur Wiedervereinigung des Glaubens zu helfen und ebenso auch im Kampf gegen die Türken. Auch Ferdinand hat mit dem Sultan eine Waffenruhe abgeschlossen. Kaiser und König machen sich für die bevorstehende deutsche Entscheidung frei. Die Zeit der Zugeständnisse ist vorbei. Paul III. Beruft 1545 überraschend ein Konzil nach Trient ein. Die Protestanten lehnen es als offenbar unfrei ab. Der von ihnen auf dem Reichstage zu Worms 1545 beantragte dauernde Frieden wird von Karl abgelehnt. Der Kaiser hat sich insgeheim bereits einer hohen päpstlichen Geld- und Truppenhilfe versichert. Um den Krieg unbedingt zum Austrag zu bringen, wahrt der Papst dieses Geheimnis nicht. Auf dem Reichstag von Regensburg erscheinen die Häupter der Schmalkaldener nicht mehr, ihre Gesandten erhalten auf die Frage nach der Bedeutung der kaiserlichen Rüstungen zweideutige Antworten.